Pink Sound, der Mensa-Podcast. Das war voll geil, Alter. Ziemlich gut, ja. Ungeprobt. Ja, ja, wir sind einfach Performer. Wir sind einfach Performer. Wir lieben die Bühne, wir brauchen das Rampenlicht. Und damit herzlich willkommen. Unglaublich. Servus zum Mensa-Podcast. Hi. Ich würde heute mal vielleicht ein bisschen anders einsteigen. Mit Mensa-Podcast investigativ, wenn ich die Rubrik nennen würde. Okay. Und zwar hat unser 10-köpfiges Recherche-Team Fantastisches herausgefunden. Und zwar haben wir herausgefunden, dass es, und jetzt haltet euch fest, oder setzt euch hin, wenn ihr steht, dass es bei der Mensa gerade einen Kochwechsel gibt. Also das Kochteam wechselt jede Woche. Jede Woche? Also es wechselt quasi mit dem Kochteam von der Mensa Institutsviertel, weil die ja zu hat. Jetzt verstehe ich. Die haben nichts zu tun. Mhm. Die brauchen Arbeit. Sprich, das erklärt unsere wochenlange Rätselei, die wir gedacht haben, warum schmeckt das Essen plötzlich so anders? Warum wird hier und da mal ein bisschen an Details gearbeitet? Warum ist die kommende Woche irgendwie, als wäre man das erste Mal in der Mensa? Man kennt kein einziges Gericht. Mhm. Es sind die Köche aus der Mensa Rempertstraße. Aus der Mensa Institutsviertel. Mhm. Ihr seid zu wenig begeistert, habe ich das Gefühl. Aber ihr wisst es halt schon. Ich will es halt noch zurückhalten, weil ich habe schon geguckt nächste Woche. Ihr wisst es halt schon. Also da habe ich richtig Bock. Ich habe richtig Bock drauf. Ich muss ehrlich sagen, ich war ja schon ab und zu mal auch im Institutsviertel. Hier wird es immer verrissen. Hä? Ja. Diese Runde, wo das ja, ist. Ja, aber man muss schon sagen, im Sommer ist es halt schon cool mit dem Gewerbekanal, kannst deine Füße ins Wasser hängen und dann da draußen noch gemütlich essen, aber die Essen habe ich da noch nie gesehen. Und sie scheinen auch die Kochkunst zu beherrschen im Schulzfeld, oder? Ja. Es ist dann nicht merklich schlechter geworden. Ja, aber wann war denn jetzt so dieser Einstieg? Das ist halt schade, ja. Man weiß halt nicht, was ist eine klassische Rempertstraße-Woche, was ist eine Institutsviertel-Woche. Aber das ist auch ein bisschen zum Rätseln was. Ja. Also diese Woche war ich ja so ab der Hälfte dabei. Ja, ich glaube, diese Woche war eine klassische Rempertstraße-Woche. Ja, ich auch sagen. Da gab es richtig Klassiker, da kennt man alles. Außer die Minestrone. Außer die Minestrone, stimmt. Aber ich war diese Woche war ich super selten. Und der Gemüsebratling war auch. Fangen wir doch mal ganz von vorne an, oder? Montag. Mhm. War jemand? Nee. Ja, auch nicht. Nee. Dann können wir das abhaken. Dienstag, war jemand? Nee. Ja, auch nicht. Dann können wir das abhaken. Ich habe aber von irgendjemandem gehört, der da war, der die Zucchini-Köfte gegessen hat und gesagt hat, die wären geil. Ja, ich habe die auch schon mal gegessen. Ja, und war auch nicht so schlecht? War nicht schlecht, auf keinen Fall. Ne? Die war ein bisschen gegessen. Wild, diese Currysoße. Muss man da mal eine Mensa-Podcast-Zurücknahme, eine Richtigstellung senden. Weil wir die sind. Die immer verreisen, die nichts Gutes. Ich würde sagen, wir probieren sie. Wir probieren sie einfach mal, genau. Aber jetzt erstmal den Mittwoch, ne? Wer war Mittwoch? Ich. Oh. Griechischer Bauernsalat mit der Bohnencreme. Ja. War lecker. Lecker. Sehr ja, ich war auch beeindruckt von der Bohnencreme tatsächlich. Die war gut. Die war leicht scharf. Die war gut. Das Fladenbrot war 1A. 1A. Also, würde ich sagen, also ich meine, ich habe versucht, deine Standards da anzuwenden, wenn wir das Stuhl sagen, was wir Stuhl sagen. Und ich glaube, hätte ich das vorgefühlt, hätte ich das genommen, was ich das gekriegt hätte. Das ist top. Hat mich gesättigt und erfrischt. Also, das einzige Problem, was ich gesehen habe, war ein bisschen zu viel Feta vielleicht. Zu viel? Ja. Das ist ein Kritikpunkt. Hirtenkäse, ja. Der Spargel ist, wie war das mal? Der Spargel muss ja... Spargel muss knackig sein. Nee, das ist was anderes. Spargel ist zu durch. Also zu viel. Zu viel Käse, ja. Das, ich finde, wenn es zu viel ist, dann stimmt halt das Verhältnis nicht. Dann futtert man nur Käse in sich rein. Ja, irgendwas muss ja auch sättigen bei dem Essen. Das ist mein Salat. Ja gut, aber der Käse sättigt schon gut. Ja. Ja, achso, du meinst, deswegen war so viel Käse drin. Ja. Ja. Ist neu. Vielleicht, aber es ist eine teure Zutat. Ich meine, Gurke ist... Ja, gut, aber so ein Suppenkäse kostet nichts quasi. Aber es kommt da vielleicht auch ein bisschen drauf an, wann man geht. Aber es kommt auch wahrscheinlich auf die Schöpfkelle an, die man bekommt. Minestrone jemand gekostet? Ich habe sie gesehen und ich habe ein bisschen gesehen. In meine Nase ist sie gestiegen und ist auch sehr lecker. Mhm. Ich glaube, also, hätte gerne als Vorspeise gehabt, aber das mein Tischnachbar hat die gegessen. Ja. Und überraschenderweise, dass man nicht damit, was man nicht gerechnet hätte, war tatsächlich, dass da Kichererbsen drin waren. Mhm. Was? Ja, da würde sich aber jeder Italiener in den Grab rumdrehen wahrscheinlich, oder? Ich meine... Weil alle Italiener tot sind. Korrekt. Weil, ich weiß nicht, ja. Ja. Da waren Kichererbsen interessant, drin. Interessant, ja. Die mussten weg. Von was mussten die weg? Kann man mal gucken, gab es irgendwo Kichererbsen? Nee. Komisch. Naja. Dann nicht. Dann mussten die nicht weg. Dann war das ein Das hier könnte aber auch ein Indiz dafür sein, dass das doch das Kopfteam Institutsviertel war. Weil die Minestrone, die kennt man ja auch aus der Rembrandtstraße gar nicht. Die ist ja unbekannt. Also weißt du, die haben sich da mal in die Örtlichkeiten so ein bisschen eingegroovt und haben mal mit so einer lockeren Suppe angefangen. Damit sie nächste Woche die Chance haben. Nächste Woche richtig performt werden kann. Die dürfen ja auch nicht die Leute verschrecken sozusagen mit nur neuen Gerichten. Das stimmt, ja, dann kommt keiner mehr. Dann denken die Leute, wow, was geht hier ab? Wie sieht's aus, Donnerstag? Yo! Hab ich getubbert, Steckrübe, Karottencurry. Geil. Das habe ich mir gedacht. Das sehr und gut. Hast du den linsenrote Beetes und den habe ich gegessen, ja. Ich fand. Super lecker. Super lecker, ja. Er wurde leider nicht besser, je länger man ihn gegessen hat, fand ich. Ja. Das ist mein einziges Gericht. Stimmt. Aber. Bei welchem Gericht ist das so? Dass es besser wird, wenn man es isst. Ja, gibt schon Sachen, die werden besser mit dem Essen, finde ich. Wo man am Anfang denkt, also in der Mensa denkt man manchmal am Anfang, der erste Bissen so, na, ich weiß nicht. Aber dann kommt man langsam rein. Ah, und beim linsenrote Beetes war so, oh, geil am Anfang. Und dann hat man gegessen und dann so, na, am Ende hat man so gedacht, ja, okay. Es waren schon auch viele Linsen. Es hätte noch ein Überraschungsei versteckt werden sollen. Ja, fürs Ende dann noch eine Überraschung. Ich kann auch gar nicht erklären, warum, ich weiß es nicht. Ich eigentlich war es gut. Solide gemacht, ja. Ich war sogar überrascht davon, dass dieses trockene Simit-Kringel-Teil mir diesmal eigentlich ganz gut getaugt hat. Ich fand es immer so ein bisschen gedippt, so, das war ganz nett. Weil sonst hat man den Dip eigentlich gar nicht gebraucht. Der Salat war eigentlich... angemacht, der war nicht trocken oder so, das war nicht echt lecker. Ich bin auch so bei der Hälfte des Essens in so eine kleine, seichte Melancholie abgedriftet, weil ich, weil mich das Essen an die Bowl erinnert hat. An die Bowl, die es schon lange nicht mehr gab. Ich hab gedacht, die Teasern an. Ja. Die Teasern an, die Lappen. Nächste Woche wissen wir ja. Das kommt eigentlich der Bowl schon sehr nah, das Essen, ne? Ja. Das müsste nur dekonstruiert auf den Teller legen, dann wär's quasi ein Fünf Zutaten mehr, ja. Dieser linsenrote Beetesalat war vom Flavor her und der Halloumi auch wieder. Nee, brattechnisch. Brattechnisch, ich wollte es auch loben. Ja, richtig gut angebraten. Mega. So wie es dann. Kräuter noch. Geile Kruste. Kannst du nicht besser machen. Geile Kruste. Hat sich auf jeden Fall gelohnt, da anzustehen. Es war relativ lange gestanden, bin ich. Ich war tatsächlich. Ah, nee. Ja, ich war am Freitag super früh. Genau, lass uns zum Freitag gehen, oder? Ja. Da habe ich den Blumenkohlburger gegessen. Ich war der Zweite, der ihn bekommen hat. Du hast dich geärgert, oder? Ja, ich habe mich geärgert, nicht der erste Mal, ja, richtig. Um 11.20 Uhr. Um 11.20 Uhr? Ich musste um 12 Uhr arbeiten, musste noch zur Arbeit fahren und halt noch den Blumenkohlburger essen, deswegen musste ich... Und dann habe ich gedacht, vielleicht kriegst du den schon vor halb. Ich habe darauf gehofft, dass die vielleicht schon vor halb ein bisschen aufmachen, ja. Haben sie aber nicht gemacht, also Punkt halb ging's los. Okay. Und es waren schon vor mir, war quasi eine da, die schon auf den Treppen saß und schon auch gewartet hat. Und der war nicht so gut, muss man sagen. Oh, okay. Also das Patty war viel zu matschig. Das war einfach so, boah, das hatte nichts mit irgendwie knusprig zu tun und keine gute Konsistenz. War einfach nur Matsch. Und der Blumenkohl wurde so einmal so im Durchschnitt geschnitten, oder wie? Nee, der Blumenkohl, das Patty bestand aus Blumenkohl. Ach so. Aus pürierten Blumenkohl quasi. Und was mit war dann bisschen anderem Gemüse. Ah, da fehlt natürlich auch irgendwas zum Binden, was irgendwie das bisschen so... Genau, da hat was für die Bindung. Das ist nur Blumenkohl, cool, okay, check's. Ja, ja. Aber oder das heißt doch Patty. Ja, ich habe gerade an die Buns gedacht. Ja, du hast ja die Buns gedacht. Du hast schon gedacht, das wäre das. Das Bun war aus Blumenkohl. Ja, das Patty ist eigentlich der Fleischersatz. Ja, genau. Der Deckel und der Bode. Danke. Also die Harissa-Mayonnaise, die war ganz okay. Die war scharf, also gut scharf. Aubergine habe ich nicht rausgeschmeckt. Es gab Pommes dazu, was hier nicht steht. Interessante. Echt? Ja, es gab Pommes dazu. Mhm. Kein Ketchup. Trogonei. und sie waren super fettig, die Pommes. Also es waren nicht die klassischen Pommes, die man vom Buffet kennt, sondern irgendwie, die waren ungefähr so fettig, wie die Gitterkartoffeln fettig sind immer. Ah ja. So richtig vollgezogen. Ja, Aber crunchy dafür, schon okay. Ja, okay, vielleicht. Also, ich mag ja Pommes nicht so gerne, aber ich glaube, wenn man Pommes mag, dann würde man sagen, das waren ganz gute Pommes. Okay. Halt, fettig, aber ganz gut. Also fettig, dann sind die so schon labbig. Nee, sondern richtig gut knusprig durchgebacken. Ja, das klingt aber gut. Ja, ja, sag ich ja. Wenn man Pommes mag, nee, ich bin da nicht so der Pommes-Mensch. Und ja, das, also meinst du, das mit dem Blumenkohlburger war so ein bisschen zu viel gewollt? Das war viel zu viel gewollt, ja. Da muss ein gescheites Paddy irgendwo her. Weniger ist mehr. Oh, da ist experimentieren. Ein bisschen Luft nach oben lassen. Ja, da muss irgendwie was mit. Da muss man mit Soja gearbeitet werden. Das hat einfach eine bessere Konsistenz als so Blumenkohlzeug. Oder so ein bisschen Haferflocken mit rein. Ja, das oder saugt Haferflocken auch mal so ein bisschen auf. Genau, das war einfach zu flüssig, zu matschig, zu. Das ist doch die perfekte Überleitung zum Montag mit dem Kartoffelrösti. Die werden wahrscheinlich letztes Mal gemacht werden. In die kommende Woche, ja, okay. Mhm. Montag, ja. Auch wieder so ein bisschen ölig. Also so habe ich die in Erinnerung. Außer, fällt mir gerade ein, außer das ist eine Institutsviertelwoche. Und ich machen vielleicht die Kartoffelrösti ganz anders. Ich ist ziemlich sicher, also, dass ich die anderen kriege. So wie sie losgeht, lässt nicht viel drauf schließen. Das stimmt. Aus Nudelsalat, ich weiß nicht, ob ich den schon mal gegessen habe. Sagt mir nichts. Aber sagt mir auch nichts. Den kenne ich. Kann alles sein, ey. Ja, Nudelsalat, Turbo-Würstchen. Aber ich muss zugeben, ich habe mir den Montag schon fett durchgestrichen. Da ist nichts dabei, was mich aus dem Haus zieht. Ich glaube, der Nudelsalat wird tatsächlich problematisch. Der wird wahrscheinlich angemacht werden mit so einer Sahnesoße. Das Turbo-Würstchen wird sehr lepprig sein. Vielleicht ist es auch angebraten und dann so drüber. Meinst du? Das wäre eigentlich kein großes Ding, gell? Das wird einiges ausmachen. Bei einem schnellen Teller. I doubt it. Beim schnellen Teller denkst du, das ist ein Tofu-Würstchen, das einfach zwischen den Nudeln so versteckt. Das ist einfach gekochtes, in Wasser gekochtes Tofu-Würstchen. Und wir wissen alle, wie die Tofu-Würstchen schmecken, wenn sie in Wasser gekocht wurden. Ich denke, den Montag kann man drüber bügeln. Ja. Und die Kartoffelrösti, das war doch mal die Enttäuschung des Jahrhunderts, oder? Dass wir das mal gegessen haben. Wir haben uns richtig drauf gefreut. Dann war es richtig schlecht. Ja. Ich glaube, ich gehe am Montag und hole mir nochmal die Kartoffelrösti. Ich gebe dem Ganzen nochmal eine Chance. Okay. Ich glaube, das war ein solides Essen mal früher. Und vielleicht... War das an dem Tag einfach, waren die schlecht drauf oder so? Vielleicht, ja. Mhm. Und an alle Fleischliebhaber kann ich auch tatsächlich den Geflügel-Saté-Spieß empfehlen mit Erdnusssoße. Habe ich früher gefeiert. Mhm. Fand ich früher geil. Gerade die Erdnusssoße. Ja, Sebastian schwärmt auch immer davon. Ist lecker. Röschzwiebeln. Ja, mit Erdnusssoße bin ich nicht so. Ich bin nicht so der Erdnuss. Ich weiß nicht. Manchmal ja, manchmal nicht. Das ist so on-off bei uns. On-off bei mir und der Erdnusssoße. Ah, love it. Ja, ist okay. Na gut, wenn... Ja, mal gucken. Vielleicht bin ich ja doch. Und dann finde ich vielleicht auch was. Aber jetzt erstmal, würde ich sagen, Dienstag. Jo. Das klingt richtig spannend. Interessant, ja. Vor allem Essen 1. Kürbiscurry mit Sojachunks, Pesto, Naanbrot. Naan. Yes, Naan. Ich liebe das Naanbrot. Also es scheint mir auch was Neues zu sein, beziehungsweise ein Ding des Institutsviertels auch, oder? Könnte sein, ja. Ich habe es auf jeden Fall fett markiert. Da will ich zuschlagen, auf jeden Fall. Ja, definitiv. Ich bin ja ein großer Freund von Sojachunks, wenn die gut eingeweicht sind und dann noch kross angebraten, dann haben die eine richtig gute Konsistenz. Deshalb würde ich das auch empfehlen. Zum Wohl. Kleine Trinkunterbrechung. Betrinkunterbrechung. Ja. Genau. Auch der Gemüseauflauf mit roten Linsen werde ich mir vielleicht sogar wegtubern, könnte ich mir vorstellen. Ich glaube, das habe ich mal gegessen, das ist okay, aber es ist nicht weltbewegend. Muss man nicht tubern, meinst du? Es gibt bessere, schnelle Teller. Rote Linsen esse ich gerade selber ziemlich. Ich würde, wenn ich den tubern würde, würde ich den zu Hause ein bisschen aufpeppen. Aber das ist ein Auflauf. Mit was? Ja, mit Kräutern teilweise und ein bisschen, also auf jeden Fall gewürztechnisch. Echt? Ja. Und, ja. Was ist mit der Salz? Sicha. Was ist das eigentlich? Das ist eine Wurst, ne? Ja. Wie wird die zubereitet? Klassischerweise. Ich würde. Ich stelle mir die so vor, dass die so eine italienische Version der Chorizo ist. Also so eine Paprika-Wurst, so eine richtig, richtig geschmackvolle, kräftige Schärfe auch. So stelle ich mir das vor. Ich glaube tatsächlich, das ist so eine Rohmet-Wurst. Und dann gekocht das so im Wasser. Nee, die wird eigentlich angebraten. Okay. Mhm. Und es gibt aber ein italienisches Gericht, wo die quasi dieses Brät innen drin wird irgendwie rausgedrückt und dann so einzeln angebraten und unter die Nudeln gemischt. So eine Art Bolo dann im Endeffekt. Ohne Tomatensauce. Also, genau. Oh ja, Gottes Willen. Ja, glaub nicht, dass es so gemacht hat. Ich glaube, da wird auch einfach die Wurst auf dem Teller liegen. Dann und trockene Nudeln oder was? Nee, muss auch irgendwas dazu, gell? Es gibt geriebenen Käse dazu. Geriebenen Käse. Und das lässt wieder Raum für alles. Unter anderem Emmentaler, Gouda und Co. Aber ich glaube, an dem Tag ist für mich schon, steht schon fest, ich esse Essen 1. Ich nehme das. Ja, ja. Ich würde gerne die anderen Sachen auch probieren. Aber also das Spannende wird die Salsiccia. Das heißt, kann das und da steht halt auch Dessert. Das kann auch alles sein. Ja, ominös. Es kann Eiskaffee sein, ominöses aber auch Essen zwei. Pudding. Oh, Eiskaffee, ey, du bringst mich hier auf was, gell? Wir haben ja, oder ihr habt doch letzte Woche von dem Kaffee Senkrecht geredet, oder? Ja, möglich. Möglich, ja. Ja, ich habe da nämlich den letzten Tag habe ich da mal so einen Kaffee Fredo, wie er ja genannt wird, ja, mit Eiswürfel genossen und ich war überwältigt von der Menge an Kaffee und Eiswürfeln, die man da kriegt. Und normalerweise ist das ja so ein kleines Espresso, Glas, oder? Espresso, ein Eiswürfel, zack, fertig. Da kriegst du ein 0,3 Glas, locker ist das 0,3. Voll mit Eiswürfel und gefühlt ein halber Liter Kaffee ist da drin. Also okay, ästhetisch geht gar nicht, aber eigentlich ist es auch geil, muss ich sagen, weil es ist richtig geil und kalt. Und also hier mal nochmal Konsumempfehlung. Ja, senkrecht an heißen Tagen, so ein Café Fredo ist nicht von dieser Welt. Ja, und ihr wisst Bescheid, wie ihr am besten ins Senkrecht kommt, über den Casino-Durchgang. Ja. Ich bin dann zum ersten Mal gelaufen diese Woche, muss ich zugeben, ich kannte den vorher auch nicht. Der ist ja phänomenal. Ja. Ist schön phänomenal. Kühl im Sommer auch. Schön, gell? Kühl, ein riesen Ding. Und dann dieser Typ, der da in diesem Kämmerchen sitzt, der ist ja so geil. Alter. Also im besten Job der Welt. Entweder der pennt, richtig dreist auf dem Stuhl mit Kopf nach hinten gelehnt oder er liest halt Zeitung. Ja, was will ich machen in dem Job? Ja, was will ich machen? Da ist ja auch nichts. Es gibt ja auch nichts zu bewachen. Ja, doch, es gibt nichts zu bewachen. Das Casino wahrscheinlich. Casino. Da werden Umsätze erzielt. Da was ist das für ein Job? Ich check's nicht. Der wurde, glaube ich, einfach vergessen. Im letzten Jahrhundert. Der wurde vergessen, einfach den noch zu entlassen und halt zieht das halt voll durch bis zur Rente. Das ist ja Beamter. Ja. Kriegt Pension. Genau. Also guter Mann, guter Gang, geht da mal durch, macht Bock. Und unterstützt euer lokales Kaffee Senkrecht, weil da ist echt leer oft und da könnt schon ein bisschen. Ja, das ist nicht wahr. Wenn nicht wahr, die Schlange bis raus. Echt? Vors Aquarium. Okay, dann haben sie sich das schon geändert. Vor einer Woche. Geht lieber mal ins Casino und verzockt euer BAföG, Alter. Mittwoch. Auch wieder interessant, Alter, dieses Essen 1, Mann. Alles neu macht der Vollkornspaghetti, weiße Kohlrabi, Walnuss-Bolognese. Das klingt so abgespaced, das muss man probieren. Ja, ja, das stimmt. Ich hätte auch Bock auf Reislinsen mit Röstzwiebeln. Hätte ich auch Bock. Falafel, Sesamdip am schnellen Teller. Ja. Vor allem Falafel am schnellen Teller. Und was sind Reislinsen? Ja, ich bin interessiert. Sind es Linsen aus Reis? Oder Reis aus Linsen? Was ist das? Oder vielleicht einfach Reis und Linsen zusammen. Ah, oder das? Stimmt. Also das muss man schon. Das muss man zumindest muss sich anschauen. Einiges zu bieten. Auf der Fleischstation, Geflügel, Pfannengyros, mit griechischem Bauernsalat, Kräuterquark, Ofenkartoffel. Also, und Buttermeister. Kohlenhydrate kannst du da bös geben an dem Tag auf jeden Fall dort. Ja, das ist gut, wenn man so vom Fahrradfahren kommt. Dann ist man mit Essen 2. Und Pfannengyros. Eieiei. Gell? Okay. Ah, Gyros muss aus Schwein sein, oder? Aber das ist halt geht es klar. Anders hier. Ist anders hier. Ich meine, wenn man Döner, Geflügeldöner isst, es kommt ja das gleiche raus. Stimmt, ja. Das ist das gleiche Art von stimmt. Zubereitung. Ja, ich werde wahrscheinlich auch die Vollkornspaghetti schon nehmen. Also das muss man mal probieren. Weiße Kohlrabi, Walnuss, Bolognese. Könnte aber auch sowas sein, was sich geil anhört und nichts ist. Ja. Oder es wird halt so ein Essen, das so zur Bauerkonkurrenz macht. Das muss ich sehen vorher. Das nehme ich nicht die Katze im Sack. Und die Frage ist halt auch, wie steht ihr zu Vollkornnudeln? Finde ich top. Findest du top? Ja, finde ich top. Ja? Es gibt viele Leute, die kritisieren das voll, weil es so nicht ästhetisch ist. Und wenn du Napoli machst zum Beispiel, dann müssen es helle Nudeln sein mit roter Soße. Die sehen halt anders aus. Aber ich finde auch, die schmecken anders. Auf jeden schmecken anders. Ja, definitiv. Die schmecken auch anders. Definitiv schmecken aber anders. Aber die haben mehr Ballaststoffe. Ich habe es ja schon mal angesprochen, gell, als der Corona-Hype ganz oben war und die Nudeln ausverkauft. Wisst ihr noch damals? Mhm. Und Klopapier, da waren alle Nudeln ausverkauft, außer den Vollkornnudeln. Und das war einmal Natura. Da habe ich ja bemerkt, dass diese Bio-Leute immer nur Bio sind, wenn sie es sich leisten können oder wenn es irgendwie keine Not am Mann oder an der Frau ist. Und dann gibt man sich schön die Hartgrieß und Weizennudeln, aber so. Vollkorn geht halt, wenn alles gut läuft. Das können wir aber auch in die Kultur. Ist ein Lifestyle-Produkt, Vollkornnudeln. Ja, genau. Ein Lifestyle-Produkt. Ja, aber wirklich zählt, sind Nudeln. Sind Nudeln aus Hartweizen. Und Klopapier. Ich finde tatsächlich auch, Vollkornnudeln gehen voll klar. Das Problem ist, man braucht ein bisschen Eingewöhnungszeit. glaube, die habe ich noch nicht überschritten. Man muss sich dran umgewöhnen. Die gibt es dann nachher. Weil, also man darf nicht denken, nee, dass die schmeckt. Man muss es eigentlich denken, man isst was anderes als Nudeln. Weil es schmeckt schon ganz anders. So, man darf keine Nudeln erwarten. Aber wenn man sich so mal dran gewöhnt und das mal fünfmal isst, hintereinander vielleicht, dann findet man es geil. Also man kann es geil finden. Ja. Wenn man sich dran gewöhnt. Also ich würde ja auch eine zum Beispiel. Nee, so nicht versucht. Man kann auch wieder zurück. Okay. Easy. Um so den puren Geschmack auch so ein bisschen zu intensivieren, würde ich einfach mal empfehlen, Vollkornnudeln schön al dente kochen. Ohne Soße. Ohne Soße, genau. Und dann schön mit Olivenöl und ein bisschen Salz. Und das dann einfach essen. Das war's schon. Ja, das kann ich mir gut vorstellen, ja. Das ist lecker. Das muss gutes Olivenöl sein, das darf nicht bitter sein. Aber mache ich manchmal, wenn ich ja noch Nudeln übrig habe. Knoblauch ist auch weg, also nur Olio. Also Spaghetti Olio. Das ist so richtig Spaghetti Olio. Das ist der neue Ölix. Ölix. Es gibt übrigens einen Ort, der so Grüße an Ölix. An den wahren Ölix. Anyway. Ja gut, let's move on. Dunstich. Ja. Das wird ein schwacher Tag, oder? Aber Essen 2. Essen 2. Rogan Josh. Indisches Linsencurry. Who the fuck is Rogan Josh? Mango Chutney und was meinst du? Das ist auch ein Gastkoch. Das ist so ein. Meinst du, das ist ein Fernsehkoch oder so? Das heißt so. Meinst du, es gibt ein Curry, das Rogan Josh heißt? Ich weiß nicht. Vielleicht ist die. Curry ist auch Rogan Josh. Tatsächlich, ja. Du weißt das Gericht. Ja, das Gericht heißt Rogan Josh, nicht Rogan Josh. Ja. Aber trotzdem, irgendwo gibt es einen Rogan Josh auf dieser Welt. Ja. Und ja. Hey, richtig geil, wenn man so ein indisches Lammcurry nach sich benannt hat. Das sind ja Rogan Josh. Bin ich auch, vielleicht benenne ich mich um. Geil. Ich möchte ab jetzt nur noch als Rogan Josh. Rogan Josh. Das hört sich aber ein bisschen an wie so ein Sektenführer. Ja, oder Rogan so ein richtiger Josh. Sexguru. Oder das, ja. Aber also, nur die zwei Mitglieder. Ja, nur die zwei Mitglieder, ja. Wenn er das richtig drauf hat. Ja. Also, ich hätte Bock, das zu probieren, tatsächlich. Ich esse ja jetzt nicht super oft Fleisch in der Mensa, aber das will ich, glaube ich, probieren. Glaub auch, dass es geil ist. Ja. Also ich glaube auch. Ich habe noch nie ein Lammcurry gegessen, irgendwo das scheiße geschmeckt hat. Das stimmt, ja. Und in der Mensa, die Lamm können sie irgendwie. Ich weiß nicht warum, aber Lamm können sie. Und wenn es ein alter Hammel ist, dann das Curry, da schmeckt man ja gar nicht. Alter. Wenn das Curry jetzt so einen starken Geschmack, das ist egal. Alter, jetzt habe ich Bock drauf. Ja. Wieso gibt es da keinen Namen dazu? Das ist eine gute Frage. Ja, was gibt's dazu? Basmati-Reis, ja, okay. Dazu so ein gutes Nahenbrot, ja, das stimmt. Ja, das wär's. Das muss sein. Das wär's. Ich könnte es auch so. Oder so ein Reiter, oder wie heißt das? Reiter? Was ist Reiter nochmal, das ist Papadam. Papadam, Mensch. Was ist Reiter nochmal? Das gibt's in der Mitte. Doch. Reiter? Reiter. Habe ich schon oft gelesen und ich vergesse noch, was das ist. Reiter. R-A-I-T-A, Reiter. Nee. Ja, achtet gelesen. Mal drauf, das gibt's. Kenn okay, ich nicht. Sag uns Bescheid, sag uns kenn Bescheid. Kenn ich nicht. Die anderen Sachen, Maultaschen, Gemüsebrühe, mache ich zu Hause schnell. Also, zack, zack. Da stehe ich länger an wahrscheinlich, als es dauert zu machen. Und Zucchini-Ricotta-Bällchen, habe ich auch schon gehört, dass es gut sein soll. Weißt du nicht, passt der Sotto, finde ich nicht so gut. Aber und das rote Paprika-Ragout, ist ja nur Paprika im Ragout, ich finde es auch ein bisschen so. Also eine Paprika übergekocht. Ja. Ja, ja, da das Essen 2 klingt einfach zu verführerisch. Ja, muss ich ja, ja. Und am Freitag? Am Friedrich. Asia, Hirse, Ingwer, Karotten, Tofu-Taler und Erdnuss-Tipp. Essen 1. Ich glaube, da haben die vergessen, das als geil. Menü zu beschreiben. Das nur Asia, Hirse, Ingwer, Karotten, nee, Tofu-Taler, Erdnuss-Tipp. Das wird ja dann nach und nach dann serviert. Ach so. Wir sind weil das sieht aus wie ein Vier-Gänge-Menü. Als hätten der die Einkaufsliste eingetippt. Aber was könnt ihr euch vorstellen unter Asia, Hirse? Das ist eine gute Frage. Ich kann mir auch schon unter Hirse nichts vorstellen, um ehrlich zu sein. Doch, das ist nur kleine kleine Bällchen, die kochst du wie Bulgur oder Couscous. Wie klein sind die Bällchen? So groß wie Couscous? Ungefähr so klein. Ein bisschen größer wie Couscous. Bisschen größer wie Couscous. Ja. Und dann, denke ich, sind die so mit so ein bisschen so Gemüsestückchen so gemacht. Und vielleicht mit Curry gewürzt. Vermutlich. Ja. Also mit Gemüsebrühe und ein bisschen Curry. Klingt schon interessant. Ich habe ja vorher gesagt, so Hirse, das verbinde ich immer mit den Wellensittichen, die meine Mutter früher hatte. Weil die haben immer Hirse zu snacken bekommen. Deswegen ist für mich so ein Vogelessen. Aber das vielleicht probiere ich es ja. Weil das andere ist für mich wieder ist nicht nehmbar. Ja, eigentlich muss man es nehmen, ne? Was willst du machen? Milchreis kann ich nicht essen. Wenn du freitags in die Mensa gehst, Seelachsfilet ist auch nichts. Naja, aber ich finde es geil, also hört sich gut an. Ja, schon. Ja. Also, wie du hast vorher gesagt, ja, es könnte ziemlich geil sein, es könnte aber auch ein Reinfall sein. Ich finde, da geht man einfach das Risiko an. Ja, das muss man machen, ja. Man hat nichts zu verlieren, sag vielleicht ich mal. Vielleicht probier's, ja. Jo, aufregende Woche, die da. Richtig aufregend, ich bin auch ziemlich, ich hab jetzt schon Herzklopfen. Herzklopfen. Herzklopfen hatte auch ein Student, der vom der Mensa entlassen wurde und dagegen geklagt hat. Denn wie ihr der lokalen Presse vielleicht schon entnommen habt, hat das Studierendenwerk Freiburg 100 geringfügige Beschäftigte entlassen, die alle in der Mensa gearbeitet haben. So. Und dagegen hat jemand geklagt und hat Recht bekommen und bla bla bla. Ist natürlich nicht geil so, dass sie entlassen wurden, aber... Gut, aber was sollen die arbeiten? Er hat geklagt und hat Recht bekommen. Er hat halt eine Abfindung jetzt bekommen quasi. Eine Abfindung? Ja, 500 Öcken. Okay. Ich habe mich schon gefragt, so, auf welcher Grundlage klagt man gegen eine Entlassung? Lass mich kurz mal den Text scannen. Ja, ich meine, du kannst ja nicht eigentlich einfach so gekündigt werden, oder? Genau, weil man hat ja Kündigungsfristen, dies, das. Wie lange sind die? Das weiß ich auch nicht. Monate. Das weiß ich auch nicht. Also ich glaube, das eigentliche Problem war auch, dass die Verträge, die die hatten, ein bisschen nicht ganz korrekt waren, weil die haben so 0-Stunden-Verträge und das ist wohl nicht erlaubt. Das kann ich tatsächlich auch bestätigen, weil ich auch mal da gearbeitet habe und auch so einen Vertrag hatte. Das heißt, man hat halt keine festgeschriebenen Stunden im Vertrag, sondern man arbeitet halt einfach und kriegt halt das bezahlt, was man gearbeitet hat. Was natürlich einerseits geil ist, weil du halt sehr flexibel bist. Du kannst halt so arbeiten, wie du willst. Genau, du kannst auch sagen... Genau, so ist es. Du kannst auch mal sagen, okay, ich arbeite 3 Monate jetzt gar nicht, weil ich jetzt irgendwo bin. Genau. Aber das ist wohl juristisch nicht ganz so erlaubt. Warum, weiß ich nicht. Arbeitsdokumentationspflicht. Zeug. Vielleicht. Ja, ich würde sagen einfach, was aber eigentlich noch interessanter war an diesem Artikel als die Tatsache, dass da so viele entlassen wurden, ist eigentlich, dass da auch Zahlen über den Umsatz der Mensa drin standen. Oh ja, das ist nämlich überflogen, ja. Und das sieht gar nicht gut aus für die Mensa, kann man sagen. Aber es war schon krass, wie viel die eigentlich umsetzen. Genau, also es sind geplant waren für 2020 quasi ein Umsatz von 11 Millionen Euro und sie verkaufen 5.000 Essen am Tag. Ja. Machen 11 Millionen Euro Umsatz. Also 11 Millionen in der Woche oder was? Nee, im Jahr. Ah ja, ich war krass. Nee, im Jahr. Und momentan haben sie im Juni, also vorherigen Monat, haben sie 47.000 Euro Umsatz gemacht, statt normalerweise geplant 1,08 Millionen. Das ist ja ein Witz, die 47.000 dann. Ja. Im Vergleich zu dem, was sie geplant hatten mit einer Million. Klar. Das ist ja gar nichts. Die hätten ja auch zu, Hälfte des Junis. Hatten die Hälfte des Junis noch zu? Doch, die haben doch erst am 17. Wann haben sie aufgemacht? Ah, okay. Aber ich meine, selbst wenn sie den ganzen Juni auf hätten, hätten sie dann 100.000 gehabt oder 150.000. Ich meine, ja, wir machen, was wir können. Wir sind eigentlich immer da. Ja, ich würde auf 50 Cent drauf zahlen. Ich würde auf 50 Cent Corona drauf zahlen. Also stell nur Kessle hin und dann werfe ich alles. Das stimmt. Also einfach in das Kessle, wo man die Corona-Unterschriften reinwirft, einfach noch einen Fünfer hinterher mal auch. Oh ja, wenn man es hat, gell? Man kann ja ins Casino gehen und sich nochmal neu holen. Ihr wisst ja, wie es geht. Ja. Also der Mensa geht nicht schlecht, geht in die Mensa. Oder ihr stellt an eurem Tisch ein Phrasenschwein auf und dann spendet ihr dann was da. Jedes Mal, wenn Foodkoma fällt, 5 Euro. Oh ja. Müssten wir vielleicht auch einen Podcast einführen. Ja. Oha. Da kommen wir teuer raus dann auf jeden Fall. Ja, wir investieren doch schon so viel. Das stimmt, ja. Die Batterien, ey. Hei, hei, hei. Ja, die ganzen Pläne immer rauszudrücken. Unglaublich. Ja. Und vor allem das Management der E-Mail-Domain, das traut so viel Zeit und Geld. Ja, das ist eine Halbzeitstelle. Was das kostet. Ihr habt keine Ahnung. Aber machen wir gern. Weil wir haben ja auch Spaß dabei. Ja, echt jetzt? Ja. Ich habe nur gerade diese Dose angeguckt. Es gibt mal wieder 5-0er, gell? Wie auf dem Festival, gell? Ja, Festival 5-0. Richtig, das habe ich mir früher beim Flankyball so reingepresst, den Scheiß. Brühwarm, das war fast schon heiß. Oh Gott. Findest du, es schmeckt komisch? Komisch? Mhm. Also nicht besonders frisch. Ja, vielleicht kann ich dir jetzt droppen, dass es abgelaufen ist. Ah ja. Seit einem Jahr. Okay. Ja, ich finde, nee, dafür geht es eigentlich noch, oder? Es geht. Ich was zu trinken. Ja, ja. Ich habe dir jetzt auch zwei gesungen und dann habe erst danach so drauf geguckt, ah, abgelaufen seit einem Jahr. Sagst du zu einem Bier selten nein. Selten nein. Was ich noch, ich habe noch mal eine Story, sorry, ich weiß, ich habe Hunger, aber die muss ich jetzt noch loswerden. Ja, das Bier trägt mich gerade so ein bisschen hinweg. Erzähl uns eine Geschichte. Ja, es ist eine Corona-Geschichte, wir sind doch mal wieder bei Corona. Ja. Und zwar, ich habe ja die Corona-App. Ach, okay. Und? Hat angeschlagen. Sie hat angeschlagen. Nein. Ich hatte eine Risikobegegnung. Aber nicht bei uns. Ja, das weiß man ja nicht. Hä, das weiß man, was nutzt das dann? Das nutzt, dass ich jetzt, ja, das war wohl, also ich habe immer noch niedriges Risiko, zeigt mir die App an. Das heißt, ich weiß, dass die Risikobegegnung sehr kurz und auf sehr großer Distanz war. Aha. Wo war das? Kann man das auch nicht? Ja, das weiß man auch nicht. Und da habe ich halt gedacht, es könnte nämlich in der Mensa einfach gewesen sein. Ja. Weil wo sehe ich so viele Menschen mit sehr kurzem, flüchtigen Kontakt wie in der Mensa? Ich kann mir eigentlich kaum was anderes vorstellen, weil sonst war ich eigentlich nicht unter Leuten, außer in der Mensa. Und halt unter Freunden, aber da wird man ja wissen, wenn jemand Corona hat. Das hat man ja mitbekommen. Mhm. Also das schlägt an, wie ist es nochmal, das schlägt an, wenn es bestätigte Fälle gibt. Oder was, das hat jemand, genau, jemand, das hat jemand die App und muss dann angeben, ob er es hatte. Genau, so, und dann kriegt jeder, mit dem der irgendwie mal in der kurzen Nähe war, kriegt so einen Risikokontakt. Oder was? Per Bluetooth wird es verbunden. Boah, wie auf dem Schulhof früher. Schicken wir das Bild richtig rüber. Richtig geil. Bluetooth. Okay, okay. Ja, deswegen habe ich gedacht, vielleicht war das auch in der Mensa. Und da habe ich mich gefragt, was muss die Mensa machen, wenn die jetzt tatsächlich jemanden haben, der sagt, hey, ich war an dem Tag in der Mensa und ich habe jetzt Corona. Was machen die dann? Kriegen dann alle, die an dem Tag in der Mensa waren, eine Nachricht? Dann kamen die Zettel raus. Rufen die 1000 Leute an, die da waren. Handgeschriebenen Telefonnummern. Ja. Ich glaube, das wäre schon nicht verkehrt, wenn sie das machen würden, aber glaube ich nicht, dass sie es machen. Und dann, weißt du, da ist ja, also die Mensa ist ja riesig und, also du kannst ja, da können nicht 1000 Leute, können sich doch nicht testen lassen, bloß weil sie auch in der Mensa waren. Also ich werde mich jetzt deswegen auch nicht testen lassen. Nee, aber die können ja dann hingewiesen werden, dass sie mal so in den nächsten paar Tagen beobachten, ob was bei ihnen passiert. Ja, das kann man vielleicht machen, ja. Dass man weiß, okay, wenn ich jetzt auch noch irgendwie mich krank fühle oder sowas, dann, oder halt auch Risikokontakte jetzt Leute mit. Genau, oder dass man Risikokontakte meint. Mit Risikofaktor und so. Ja, also ladet euch die App runter, Leute. Es haben immer noch zu wenig Leute, die App. Hast du dann Bluetooth die ganze Zeit an? Ja. Den ganzen Tag. Das habe ich ja eh immer an. Habe ich nicht immer an, das zieht voll Akku. Hab genug Akku. Okay. Okay, ja. Ja, ich glaube so 12 Millionen habe ich die App runtergeladen und damit das sinnvoll wäre mit der App, müssten das irgendwie 60% der Bevölkerung haben. Das wären dann 60 Millionen, oder? Nee, 80 Millionen gibt es in Deutschland. 50. Dann. Oh, jetzt rechnet ihr schon wieder live. Es wird wieder live im Podcast gerechnet. Auch da selber so in die auch da müssten wir 5 Euro immer in die Kasse, wenn wir wieder anfangen, live zu rechnen. Ich meine, bei 100 Millionen wären es 60 Millionen. Ja, das ist richtig. Und bei 80 sind es halt irgendwie um die 45 Millionen. Oh, ja, man weiß es nicht, ist ja auch nicht so richtig. Also circa. Fakt ist, es sind noch zu wenig. Ich würde sagen, wir haben jetzt vielleicht ein Viertel oder ein Drittel. Wahrscheinlich, ja. Das heißt, loadet euch die App. Was von dem, was wir brauchen, meinst du? Ja. Aber ja, ich glaube. Aber die funktioniert doch auch nicht so ganz richtig, habe ich irgendwie gehört. Ja, das Problem ist halt, dass sie durch auf alten Handys nicht so funktioniert. Ah, teilweise gar nicht. Das ist auch wieder so ein Incentive, das neueste Handy zu kaufen. Meinst du, die sind aber ein Handy. Ich habe ein relativ altes und bei mir geht's. Bei dir geht's? Ja, ich meins ist vor 2015, ich weiß nicht, was alt ist. Aber das ist alt, oder? 2015. Das ist Samsung alt. Galaxy S5 Mini. Ist nur eins von diesen Handys, wo man den Akku wechseln kann. Wow. Weil du so ein Dealer bist oder so. Nee. Du auch SIM-Karte wechseln und so. Doppelte SIM-Karte am Strom. Mhm. Nee. Shadeboy. Ja, es kommt, glaube ich, halt auf das Betriebssystem an, das man draufspielen kann. Und wenn man Android ist, glaube ich, Bei Android gibt es weniger Probleme. Es ist natürlich wieder mal Apple, wo wieder das neueste Betriebssystem geht auf den Handys. Fuck you, Apple. Okay. Ich sag da nichts dazu. Okay. Ich habe die App ja auch nicht. Ich bin einer von diesen ignoranten Säcken. Ja. Hast du? Ich hab die App. Ich bin das Einzige, der sie nicht hat. Ja. Warte dir runter. Kuppendruck. Kuppendruck. Für sowas bin ich nur manchmal anfällig. Okay. Gut. Ja, krass, okay. Jetzt habe ich wieder Hunger bekommen, weil ich mir gerade nochmal diese ja, Plan angucke und ich habe Bock. Also ich würde gerne vorspulen. Wieso ist nicht jetzt schon Montagabend? Ja. Morgen. Ach so, jetzt verstehe ich es. Ich kann dieses Kürbiskreis. Ja. Also jetzt Dienstag, 11.30 Uhr einfach. Komm, wir gehen jetzt in die Mensa. So. Ja, wir haben ja auch heute noch was Schönes vor. Ja, okay. Ja, schön. Cool. Okay. Kuscheln wir noch zusammen. Ja, wir gehen, ja. Ja. Gehen zur Swingerparty. Zur Swingerparty, die sind wieder erlaubt inzwischen. Ja, also geheim, also. Ja, ah, okay. Also das darf jetzt niemand erfahren. Darf man eigentlich sagen, ne? Ja, ist ja Gott sei Dank sind wir unter uns. Ja, ist gut, ja. Und mit diesen Worten wechseln wir wieder zurück ins Hauptstudio. Nach Bonn. Boah, alte Bundesrepublik. Ich bin mal durch Bonn, das ist wieder so ein Fade-Out, gell? Aber ich bin mal durch Bonn durchgefahren und das ist schon echt klein. Bonn? Ja. Dass das, das, das mal die Hauptstadt der Bundesrepublik Deutschland war, ist damals unglaublich. Damals waren die Städte alles so groß. Es ist unglaublich, die haben zwei Hochhäuser und das sind halt ehemalige Gebäude von eben diesen Zeiten. Okay. Wir haben auch keinen Platz, das ist ja im Rheintal. Kann nicht expandieren quasi. Das ist nicht viel Platz. Das war die Hauptstadt. Ja, ich glaube, da wollte man halt nach dem Krieg wollte man halt schnell eine ruhige Schiene fahren. Ich glaube, das war tatsächlich, weil der Adenauer, der erste Bundeskanzler, kam aus der Gegend und der wollte nicht so weit fahren. Der wollte nicht so weit fahren. Die Geschichte habe ich auch schon gehört. Ich weiß nicht, ob die stimmt, aber die habe ich auch schon gehört. Ja, die habe ich schon gehört. Also, was ich so hartnäckig höre, kann nicht ganz verkehrt sein. Schon eine krasse Story. Ja. Also, in diesem Sinne. Baut eure Bundesrepublik nahe an zu Hause. Euer Geschichtspodcast. Bis dann. Ciao. Tschüss.